Und wir beginnen mit Grete von Zieritz. Le Violon de la Mort, Danse Macabre, für Violine und Klavier. Die Überschriften: Entrée, Marche des Ombres, Vals, Lamentation und Cancan Fantastique. Wir hören Florian Sonnleitner, Violine, und Hildegard Stender, Klavier. Thank you.

Thank you. Thank you. Grete von Zieritz, Le Violon de la Mort, Danse Macabre für Violine und Klavier mit Florian Sonnleitner und Hildegard Stender. Es geht weiter mit Adriana Hölzky, Jagt die Wölfe zurück für 6 Schlagzeuger. Thank you. jagt die Wölfe zurück für 6 Schlagzeuge von Adriana Hölsky. Das war das deutsche Schlagzeugensemble hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Als nächstes Kammermusik von Lisa Streich. Engel noch tastend mit dem Asasello-Quartett. Thank you. Lisa Streich, Engel noch tastend. Es musizierte das Asasello-Quartett. Als nächstes von Ruth Zechlin die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz für Orgel solo. Die Komponistin spielt selbst an der Jan-Orgel der Benediktinerabtei zum Heiligen Kreuz Scheiern. Thank you. Thank you. Ruth Zechlin, die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz. Die Komponistin spielte an der Jan-Orgel der Benediktinerabtei zum Heiligen Kreuz in Scheiern. Und noch einmal Orgelmusik im Concerto Bavarese, diesmal von Erna Woll. Vorübergang, Orgelmosaik. Karl Maurin an der Orgel der St. Anna-Kirche in Augsburg. Thank you. Vorübergang, Orgelmosaik von Erna Woll. Karl Maurin spielte an der Orgel der St. Anna-Kirche in Augsburg.